Erster Jesus stieg in ein Schiff. Er fuhr über den See und kam in seine Stadt. Zweiter, dort brachten sie ihm einen gelähmten Mann. Der Mann lag auf einem Bett. Jesus sah, dass sie glaubten. Er sagte zu dem Gelähmten, hab keine Angst, Kind. Deine Sünden sind dir vergeben. Dritter, einige Schriftgelehrte dachten, dieser Mann lästert Gott. Vierter, Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Fünfter, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh? Sechster, ihr sollt wissen, der Menschensohn hat die Macht, Sünden auf der Erde zu vergeben. Dann sagte er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Siebter, der Mann stand auf und ging nach Hause. Achter, die Leute sahen das. Sie bekamen Angst und lobten Gott. Gott hat den Menschen solche Macht gegeben. Neunter, Jesus ging von dort weiter. Er sah einen Mann namens Matthäus. Matthäus saß am Zollhaus. Jesus sagte zu ihm, folge mir. Matthäus stand auf und folgte ihm. Zehnter, Jesus saß später zu Hause am Tisch. Viele Zöllner und Sünder kamen. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Elfter, die Pharisäer sahen das. Sie fragten seine Jünger, warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Zwölfter, Jesus hörte das. Er sagte, gesunde Menschen brauchen keinen Arzt. Kranke Menschen brauchen einen Arzt. Dreizehnter, geht und lernt, was das bedeutet, ich will Barmherzigkeit, keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um gute Menschen zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Vierzehnter, dann kamen die Jünger von Johannes zu Jesus. Sie fragten, warum fasten wir und die Pharisäer? Aber deine Jünger fasten nicht. Fünfzehnter, Jesus sagte zu ihnen, können die Hochzeitsgäste traurig sein, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird eine Zeit kommen. Dann wird der Bräutigam von ihnen genommen. Dann werden sie fasten. Sechzehnter, niemand flickt ein altes Kleid mit neuem, ungeschrumpftem Stoff. Der neue Stoff reißt das alte Kleid noch mehr ein. Dann ist der Riss schlimmer. Siebzehnter, Mann füllt auch keinen neuen Wein in alte Lederschläuche. Sonst zerreißen die Schläuche. Der Wein läuft aus und die Schläuche sind kaputt. Man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Dann bleiben beide erhalten. Achtzehnter, als Jesus das sagte, kam ein wichtiger Mann. Er fiel vor Jesus auf die Knie. Er sagte, meine Tochter ist gerade gestorben. Aber komm und leg deine Hand auf sie. Dann wird sie leben. Neunzehnter, Jesus stand auf und folgte ihm. Seine Jünger gingen mit ihm. Zwanzigster, eine Frau kam von hinten. Sie hatte 12 Jahre lang Blutungen. Sie berührte den Saum von Jesu Kleid. Einundzwanzigster, sie dachte, wenn ich nur sein Kleid berühre, werde ich gesund. Zweiundzwanzigster, Jesus drehte sich um und sah sie an. Er sagte, hab keine Angst, meine Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen. Die Frau wurde sofort gesund. 23. Jesus kam in das Haus des wichtigen Mannes. Er sah die Flötenspieler und die lauten Leute. 24. Er sagte, geht weg. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Sie lachten ihn aus. 25. Als die Leute draußen waren, ging Jesus hinein. Er nahm das Mädchen bei der Hand. Das Mädchen stand auf. 26. Die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. 27. Jesus ging von dort weiter. Zwei blinde Männer folgten ihm. Sie riefen laut, hab Mitleid mit uns, Sohn Davids. 28. Als Jesus ins Haus ging, kamen die Blinden zu ihm. Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Sie sagten zu ihm, ja, Herr. 29. Dann berührte er ihre Augen und sagte, es soll geschehen, wie ihr glaubt. Ihre Augen öffneten sich. 30. Jesus sagte streng zu ihnen, passt auf, dass es niemand erfährt. 31. Aber sie gingen hinaus und erzählten von ihm in der ganzen Gegend. 32. Als sie weggingen, brachten sie Jesus einen Mann. Der Mann hatte einen bösen Geist und konnte nicht sprechen. 33. Der böse Geist ging weg. Der Mann, der stumm war, konnte wieder sprechen. Die Leute waren erstaunt und sagten, so etwas ist in Israel noch nie passiert. 34. Aber die Pharisäer sagten, er treibt die bösen Geister durch den Anführer der bösen Geister aus. 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in ihren Synagogen. Er erzählte die gute Nachricht von Gottes Reich. Er heilte alle Krankheiten und Schwächen. 36. Als er die vielen Leute sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und ohne Führung. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. 37. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Aber es gibt nur wenige Arbeiter. 38. Bittet also den Herrn der Ernte. Er soll Arbeiter für seine Ernte senden.